więc jestem wysoka, szczupła, nogi niebrzydkie, w pasie bardzo wąska. Ręce mam długie, ale o brzydkich, a raczej niepielęgnowanych paznokciach. Also, ich bin groß, schlank, die Beine nicht hässlich, die Taille sehr schmal, lange Hände, aber mit hässlichen und eher ungepflegten Fingernägeln. Oczy mam duże, czarne, brązowe brwi gęste i rzęsy długie, nawet bardzo. Ich habe große, schwarze Augen, dichte, braune Augenbrauen und lange Wimpern, sogar sehr lange. Włosy czarne, obcięte krótko i zaczesane w tył. Die Haare schwarz, kurz geschnitten und nach hinten gekämmt. Ein schönes Mädchen. Groß, hübsch. Vor allem die Augen, sie hatte wunderschöne Augen. Ich habe mich ihrer angenommen, als wäre sie meine jüngere Schwester. Eine kleine Nase, etwas stupsnäsig und einen schön geformten Mund. Ganz weiße Zähne und fertig ist das Porträt. Ich habe Rutger durch ihr Tagebuch kennengelernt. Denn davor wusste ich zwar von ihrer Existenz, aber mein Vater hat nicht über sie gesprochen. Ich hatte ein Bild von ihr. Aber als ich diesen Abschnitt gelesen habe, wo sie sich selber beschreibt, wurde es sehr lebendig. Wie sie aussieht, wie sie sich verhält. Ihre Persönlichkeit wurde sehr lebendig. Ich heiße Sapinska, Stanislava. Ich wurde in Benchin im Jahre 1918 geboren. Stellen Sie sich das vor, das Jahr 1918. Ich bin einsam. Und ich war einsam. Ich bin einsam. Na, was soll ich noch weiter sagen? Ich freue mich, wenn man mich fragt, wie es damals war. Wie es damals in Benjin war. Wie Benjin aussah. Mein Name ist Zahava Laskir-Scherz. Ich bin die Tochter von Jakob Laskir und die Halbschwester von Rutger Laskir. Ich wurde in Israel nach dem Krieg geboren. Meine Mutter war mit Jakob verheiratet. Daher ist Rutger meine Halbschwester. Ich heiße Arno Rustiger. Wurde am 7. Mai 1924 in Benjin geboren. Die Stadt hieß dann zur deutschen Zeit Bensburg. Ich besuchte in Benjin das jüdische Fürstendergymnasium von 36 bis 39. Und dann lebte ich in der Stadt bis zum August 1943. Rutgers Tagebuch von Steffen Moratz. Nach den Aufzeichnungen der Rutger Laskir. Ich kann es nicht fassen, dass wir schon das Jahr 43 haben. Das vierte Jahr in dieser Hölle. Die Tage vergehen schnell. Ein Tag ähnelt haargenau dem anderen. Täglich dieselbe widerliche, zehrende Langeweile. In der Stadt gibt es große Aufregung. Sehr viele Leute sollen ins Land unserer Vorfahren reisen, nach Palästina. Unter den Glücklichen befinden sich auch Zimmer, Womek und Ran. Ich weiß nicht, wie ich das Gefühl nennen soll, das mich überkam, als ich davon erfuhr. Es war wohl eine Mischung aus Freude und Neid zugleich. Auch wir haben die Hoffnung, Papiere zu erhalten. Ich spüre, dass es mir, wenn es dazu kommen sollte, sehr leid tun wird, Benjin zu verlassen. Benjin, das war eine Kreisstadt, eine Garnisonstadt, ungefähr 45.000 Einwohner. Und davon war die Mehrheit, etwa 25.000, waren Juden. Juden lebten seit mehr als 100 Jahren in Benjin, war eine Königsstadt. Benjin gehörte diesem Teil Oberschlesiens, das bis zum Ersten Weltkrieg bei der Teilung Polens an Russland fiel. Ich möchte mich kopfüber in Bücher stürzen, in gute philosophische Schmöcker. Ich habe ein wirklich nerviges Buch gelesen. Das war Der Golem von Gustav Meyrink. Die Erzählung handelt von der Vision eines irren Golem-Menschen. Manchmal weiß ich wirklich nicht, ob ich an Geister glaube oder nicht. In Momenten großer Aufregung ist der Glaube an das Jenseits für mich eine riesige Stütze. Ich denke gern an das Leben nach dem Tode und an ähnlich geheimnisvolle Dinge. Ja, sie war sehr jung, als sie gestorben ist. Sie war erst 14. Heute wäre sie etwas über 80 Jahre alt. Wir hatten etwa 10 Jahre Altersunterschied. Also wäre sie heute auch schon eine alte Frau. 25. Januar 1943. Gestern war ich bei Lolek. Abends. Mizka kam zu mir. Wir gingen aus. Ich mag sie und liebe sie fast. Und mit Janek rechne ich morgen auch ab. Ich werde ihm sagen, wenn er mit mir befreundet sein will, dann muss er schon pünktlich sein. Und wenn nicht, dann adios. Rano, 26. stycznia 43. roku. Morgens, Wtorek. Am 26. Januar 1943. Dienstags. Ich gehe heute zum Fotografen. Ich lasse mir ein Bild für 5 Mark machen. Vom Geld, das bald eingehen soll. Es gab mehrere Laskis in Belgien. Und das war eine sehr angesehene Familie. Wohnten auch in entsprechenden hochwertige, schöne Wohngegend. Die Familie Laskia wohnte in der Innenstadt. In der Nähe der Kirche. Die übrigens wurde sofort am ersten Tagen der Besetzung waren diese Wohnungen sofort enteignet worden. Die Leute mussten sofort raus und unter Hinterlassung der Möbel nur das, die persönlichen Sachen durften sie mitnehmen. So auch die Familie Laskia musste auch ihre Wohnung verlassen. Und die Familie hatte am anderen Ende der Stadt eine Mühle. Der Vater war der Besitzer der Mühle und außerdem Bankier. Mein Vater war Mechaniker und hat dort in der Mühle zu tun gehabt. Ich weiß nicht, was dort zu tun war. Nun, er kannte den Herrn Laskia. Aber mein Vater wollte nach Israel. Und er sagte mir auch, dass er schon Geld an seinen Schwiegervater nach Israel geschickt hatte, um Land zu kaufen und für seine Familie ein Haus zu bauen. Damit fängt das Tagebuch an, dass sie Papiere beantragen, um nach Israel gehen zu können. Sie haben die Papiere beantragt, sie haben gewartet. Es war ihnen nicht bewusst, dass es ein Ernstfall ist. Das vermute ich, ich weiß es nicht. Aber dann war es zu spät. Die Zionisten wollten ja alle nach Palästina auswandern, aber das war nicht möglich. Im Jahr 1939, kurz vor Ausbruch des Krieges, hat die britische Regierung das Weißbuch zum Gesetz gemacht, wonach die Auswanderung nach Palästina streng reglementiert worden ist, was zum Erliegen kommen sollte. Die Adresse ist die Kasernenstraße. In diesem Haus haben wir gewohnt. Mit dem Zeitpunkt, als die Verwaltung das Gelände für das Ghetto ausgewählt hat, mussten wir alle von dort ausziehen. Sie wiesen uns an anderer Stelle eine Wohnung zu, in der Innenstadt. Und später haben sie dort die Juden einziehen lassen. Winter im Ghetto. Der Winter ist für die meisten Ghetto-Bewohner ein Spuk in Hunger und Not. Überall Menschenschlangen. Schlangen nach Kartoffeln, Kohlrüben, Kohle, Brot. Ärmlich gekleidete Kinder strecken Passanten die Hände entgegen. Diese Kinder sind das Wundmal des grauen Ghettos. Die Eltern wurden ausgesiedelt und die Kinder, der Qual ihres Schicksals überlassen, lungern auf der Straße. Die Menschen haben bekümmerte, traurige Gesichter. Belgien hat eine Besonderheit, weil das war der einzige Teil Polens, ehemaligen Polens, wo es kein Ghetto gab. Erst Anfang 1943 wurde das Ghetto errichtet, aber es war kein Ghetto in dem strengen Sinne wie in Warschau zum Beispiel, mit hohen Mauern und Wachen und so weiter, das war eine ziemlich offene Sache. Die Betriebe, wo die Mehrheit der Bevölkerung gearbeitet hat, die waren außerhalb des Ghettos. So marschierten die Bewohner vom Ghetto jeden Morgen zur Arbeit außerhalb und dann wieder zurück. Aber es war nicht so streng. 27. Januar 1943. Ich bin heute seltsam aufgelegt. So, als sei ich von irgendeiner Freude ergriffen, von irgendeinem Glück. Ich spüre, dass es mir leichter ums Herz wäre, hätte ich die Möglichkeit, an einem schönen Ort zu verweilen, umgeben zu sein von einer traumhaften Landschaft. Wenn die Deutschen Mittagspause machten, schickte mich der Vater, im Haus nach dem Rechten zu schauen. Ich ging auf den Hof meines Hauses und begann, mich umzusehen. Denn in die Wohnung bin ich nicht gegangen. Und traf Rutka. Rutka sagte, was wünschen Sie? So war unsere erste Begegnung. Ich habe mir schon das Foto machen lassen. Ich bin gespannt, ob es schön wird. Obwohl ich auf Fotos für gewöhnlich hässlich aussehe und ich in Wirklichkeit doch ganz hübsch bin. Ich unterziehe jetzt meine Person einer aufmerksamen Inspektion. Also, ich bin groß, schlank, die Beine nicht hässlich, um die Taille sehr schmal, lange Hände, aber mit hässlichen und eher ungepflegten Fingernägeln. Ich habe große, schwarze Augen, dichte, braune Augenbrauen und lange Wimpern. Sogar sehr lange. Die Haare schwarz, kurz geschnitten und nach hinten gekämmt. Eine kleine Nase, etwas stupsnäsig und einen schön geformten Mund. Ganz weiße Zähne und fertig ist das Porträt. Und jetzt beschreibe ich mich noch von meiner moralischen Seite. Man sagt, ich sei intelligent. Gebildet. Mag sein, wo ich doch nie gelernt habe. Das heißt, dass ich mich beim Lernen nicht gerade ins Zeug lege. Ich habe Macken. Bisweilen bin ich melancholisch verstimmt. Und dann öffne ich den Mund nur, um gegen jemanden zu sticheln. Und ich liebe es zu sticheln und ich mache das maßvoll. Denn man sagt, dass eine körperliche Verletzung vorübergeht, aber moralischer Schmerz, der bleibt. Andermal bin ich, wie zum Beispiel heute, voll überschwänglicher Freude und könnte den ganzen Tag lang lachen. Außerdem bin ich angeblich exzentrisch. Und zwar, weil ich es mag, jedem ins Gesicht zu sagen, was ich über ihn denke, was gar nicht so sehr angebracht ist. Ich ziehe mich auch verrückt an. Das heißt, dass ich einmal in Hosen auf die Straße gegangen bin. Übrigens ist mir das alles piepegal. So wie ich bin, so bin ich. Und das bin ich. Und nichts wird mich mehr ändern. Auf Wiedersehen, mein Tagebuch. Januar 1943. Für morgen habe ich vor, zu Lolek zu gehen und mir Bücher zu borgen. So gehe ich zu guter Letzt nicht zu Tuscha. Also nicht zu ihr in die Wohnung. Sie sind mir alle Schnuppe. Außer Mietek, Nina und vielleicht Janek. Aber den habe ich seit Dienstag nicht mehr gesehen. Seltsam. Im Übrigen freut mich das auch ein bisschen. Bleiben mir doch so die Gespräche oder vielmehr die Fragen des Dienstmädchens erspart. Die Leute haben sowas von veralteten Vorstellungen, wenn es darum geht, dass ein Junge und ein Mädchen gut befreundet sind. Sie können die neue Welt nicht begreifen. Jetzt reicht es erstmal mit dem Schreiben. Ich habe festgestellt, dass mir viel leichter ums Herz ist, als hätte ich vor jemandem die Beichte abgelegt. Ich bin mal neugierig, ob Juden vor einem christlichen Priester beichten können. Von wem kann man das erfahren? 29. Januar 1943. Janek nie przychodzi. Janek kommt nicht. Well, as a child I saw an album. Als Kind habe ich ein Album entdeckt. Es war versteckt im Schlafzimmer meiner Eltern, im Schrank. Und wenn man etwas Verstecktes findet, dann schaut man es sich genauer an. Und ich erkannte, die Person im Album, das war die Familie meines Vaters vor dem Krieg. Eines Tages war ich mutig genug, ihn zu fragen. Es gab ein Foto von Rutka und Henjosch, das mir gleich aufgefallen war. Und ich fragte, Wer ist dieses Mädchen, das mir so ähnlich sieht? Da sagte er, dass dies Rutka ist und dass sie seine Tochter war. Und das ist Henyush. Und sie sind beide gestorben. Er sagte nicht mehr. Und ich habe nichts weiter gefragt. 30. Januar 1943. In mir sind heute 100 Teufel los. Ich traf mich mit Miza und wir sprachen über den weiteren Gang unseres Lebens. Am Vormittag habe ich mich mit Janek und Mizka für 16:30 verabredet. Vor 16:00 komme ich nach Hause und man sagt mir, dass Janek schon hier gewesen und wieder gegangen wäre. Er wird wohl nicht noch einmal kommen. Was soll jetzt werden? Wie soll ich mich mit den beiden aufs Neue in Verbindung setzen? Oh je, was bin ich wütend. Am meisten auf Janek. Anstatt 16:30 kommt er 16:30. Er war deshalb so lange nicht mehr hier, weil er sich schämte. Man hat ihm die Stiefel weggenommen. 1. lutego. Nichts. 1. Februar. Nichts. 5. Februar 1943. Der Kreis zieht sich immer enger zusammen. Im nächsten Monat soll es schon das Ghetto geben in Kamionka. So ein richtiges Ghetto mit Mauern aus Stein. Im Sommer wird das nicht zu ertragen sein. Soll man denn in einem öden, verschlossenen Käfig sitzen? Keine Felder, keine Blumen sehen? Das war die Gegend, wo vor dem Kriege und während des Krieges die Ärmsten der Armen gelebt haben. Meistens arbeitslose Grubenarbeiter. Dort wurden Menschen reingepfercht. Es gab einen Bautrupp der jüdischen Gemeinschaft. Die haben noch auf die Schnelle noch einige Häuser dazu gebaut. Ja, und dort mussten alle dort vegetieren. Man durfte woanders gar nicht wohnen. Das war strafbar, verboten. Voriges Jahr ging ich zu den Wiesen. Ich hatte immer viele Blumen, was mich daran denken lässt, dass es irgendwann möglich sein wird, hinaus auf die Małachowskistraße zu gehen, ohne Gefahr zu laufen, ausgesiedelt zu werden. Ich will einfach nicht glauben, dass ich einmal ohne Judenstern hinunter auf den Hof gehen kann. Überhaupt auch, dass der Krieg einmal ein Ende hat. Wenn das einmal soweit sein wird, ich glaube, dann drehe ich vor Freude durch. Sie war sich bewusst, dass man sie von dort in das Hauptghetto aussiedeln wird. Und sie sagt, weißt du, ich schreibe Tagebuch. Aber was wird aus dem Tagebuch, wenn sie uns hier aus dem Haus herausnehmen? Also zeigte ich ihr einen Schlupfwinkel. In jedem Haus sind irgendwelche Schlupfwinkel. Unter der Treppe, zwischen der Decke und Fußboden, da war eine Lücke. Und dort hat sie das Tagebuch versteckt. Das Tagebuch umfasste einen Zeitraum von weniger als 4 Monaten. Es beginnt im Januar 43 und endet im April 43. Es handelt von der Zeit im Benjina Ghetto. Wenn man sich das Tagebuch anschaut, besonders am Anfang, hat sie eine wunderbare Handschrift, fast wie gemalt. Im Tagebuch gibt es auch ein paar leere Stellen. Etwas wurde ausradiert, von ihr oder jemand anderem. Aber im Großen und Ganzen schreibt sie sehr ordentlich und streicht nichts durch. Sehr flüssig. Jetzt aber muss man an das denken, was als nächstes kommt. Und das ist das Ghetto. Dann wird man sich mit niemandem mehr treffen können. Nicht einmal mit Mizka, die in Kamionka C ist. Nicht einmal mit Janek, der in der D ist. Und auch nicht mit Niza, ebenfalls in der D. Und was soll das werden, großer Gott? Oh je, Rutka, du bist wohl schon vollkommen durchgedreht. Du rufst Gott an, als würde er existieren. Das kleine Fünkchen Glaube, das ich einmal hatte, ist vollkommen erloschen. Gäbe es Gott, dann würde er bestimmt nicht zulassen, dass Menschen lebendig in einen Ofen geschoben werden und dass man Kindern mit Gewehren die kleinen Köpfchen zertrümmert oder sie in Säcke packt und vergast. Das klingt wie ein Armenmärchen. Diejenigen, die das nicht gesehen haben, werden es nicht glauben. Aber es ist kein Märchen, nur die Wahrheit. Ja, offenbar hat er es erfahren. Das war die Wahrheit. Oder zum Beispiel, wie man einen alten Opa bis zur Bewusstlosigkeit schlug. Nur dafür, dass er schräg über die Straße gegangen war. Das ist schon lächerlich. Alles, bloß nicht Auschwitz. Und dann Schluss, aus, vorbei. Wann wird es wohl soweit sein? Man stellt sich die Frage, wer kann Gott zulassen, dass solche furchtbaren Sachen passieren? Da kommt gleich das Fragezeichen, gibt es Gott? Die frommen Juden versuchen das zu erklären. Es gibt einen Passus in der Bibel, Gott hat sein Antlitz abgewendet. Damit versuchen zu erklären, dass in diesem Moment hat sich Gott von den Juden abgewendet und hat sie nicht mehr unter seine Obhut genommen. Natürlich eine Konstruktion. Und tatsächlich haben viele Menschen den Glauben verloren wegen dieser Zeit. Und so auch die Rutger. Wir sind nach der Auflösung des Ghettos ein halbes Jahr später in das Haus wieder eingezogen. Und das Erste, was ich getan habe, war, das Tagebuch zu suchen. 6. Februar 1943. Etwas ist in mir zerbrochen. Immer, wenn ich an einem Deutschen vorbeigehe, zieht sich in mir alles zusammen. Ich weiß nicht, ob aus Angst oder aus Hass. Ich würde sie am liebsten über sie herfallen, über ihre Frauen und die Kinder, die ihre Schoßhündchen auf uns hetzen. Einfach draufschlagen und festwürgen, immer fester. Und ich fand das Tagebuch. Und erstaunlicherweise, denn dort waren verschiedene alte Papiere und verschiedene Leute waren noch dort, Plünderer und so weiter. Erstaunlicherweise ist das Tagebuch dort geblieben. Ich habe es gefunden und behielt das Tagebuch 63 Jahre lang. Es ist für mich ein Rätsel. Ich weiß es nicht. Aber ich kann sagen, was sie sagt, und ich glaube ihr. Zuerst dachte sie, Stanislava, dass Rutger oder vielleicht jemand aus ihrer Familie zurückkommen würde und nach dem Tagebuch fragen. Außerdem hat sie nicht verstanden, dass es sich dabei um ein historisches Dokument handelt. Wir müssen uns aber erinnern. Wir sprechen über das kommunistische Polen. Das war sehr antisemitisch und es war nicht möglich, über Juden und Beziehungen zur jüdischen Bevölkerung zu sprechen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sie die ganze Zeit gewartet hat. Bis zur Revolution, bis zum Ende des Kommunismus. Und dann hat sie sich entschlossen, ihrem Neffen davon zu erzählen. Und er hat gesagt, das ist sehr bedeutend. Das ist ein historisches Dokument. Ich glaube ihr das völlig. Ich habe Rutger gefunden. Und ich habe sie die ganze Zeit bewahrt. Ich habe das Tagebuch niemandem gezeigt. Ich habe es in meiner Bibliothek aufbewahrt. Da lag es. Hab ich denn ahnen können, dass das eine so große Sache ist? Das habe ich doch nicht geahnt. Einfach draufschlagen und festwürgen. Immer fester. Das ist das eine. Und nun das andere. Mir scheint, dass in mir die Frau erwacht ist. Das heißt, als ich gestern in der Wanne lag und das Wasser plätscherte um meinen Körper, da verspürte ich mit einem Mal das Begehren, von jemandes Händen gestreichelt zu werden. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe so etwas noch nie empfunden. Mir scheint, dass mich Janik sehr gern hat. Aber er lässt mich kalt. Heute fiel mir genau der 12. August 1942 ein, der Tag auf dem Hakoah. Ich werde versuchen, diesen Tag zu beschreiben, um ihn mir in ein paar Jahren wieder ins Gedächtnis zu rufen. Vorausgesetzt natürlich, dass man mich nicht aussiedelt. Auf der Straße waren tausende Leute unterwegs. Wir mussten alle paar Minuten stehen bleiben, damit sich der Stau der Menschenmassen vor uns auflöst. Im Mai 1942 fand eine große Aktion statt. Und zwar, das lief so, es gab Aufrufe, dass alle Juden der Stadt sich auf dem Sportplatz der jüdischen Sportclubs Hakoach melden müssen, um die Ausweise, eine neue Ausweise zu bekommen oder zu validieren. Wer dann einen neuen Ausweis oder einen Stempel nicht hatte, der war illegal, praktisch lebte illegal und war praktisch jede Strafe unterworfen, die möglich war. Und so waren die ganze Bevölkerung zwei Tage und Nächte auf dem großen Sportplatz, dem jüdischen Sportplatz. Und da wurde schon aussortiert. Da waren einige tausend Menschen, Alte und Kinder und Gebrechliche, die wurden aussortiert, wurden dann weggeschickt, abtransportiert. Später fuhren wir nach vorhin, nach Auschwitz. Auschwitz war nur 40 Kilometer von München entfernt. 6:30 kamen wir an. Da sah ich, als ich durch den Sperrzaun blickte, Soldaten mit Gewehren, die auf den Platz gerichtet waren, falls jemand fliehen wollte. Wo entlang hätte man denn fliehen sollen? Die Leute wurden ohnmächtig, die Kinder weinten. Kurzum, das jüngste Gericht. Die Menschen waren durstig. Und hier gab es nicht einmal Wasser, um eine Arznei einzunehmen. Die Glut war grauenhaft. Dann begann es plötzlich in Strömen zu gießen und so goss es dann die ganze Zeit. 3 kam Kuczynski angefahren und es begann die Aufteilung. Die 1 bedeutet Rückkehr. Die 1a heißt Arbeiten, was 100-mal schlimmer ist als die Aussiedlung. Die 2 geht zur Untersuchung und dann die 3. Was Aussiedlung, also den Tod bedeutet. Dann sah ich, was man Unglück nennt. Wir stellten uns 4 Uhr an. Es wurde extra Panik veranstaltet, damit die Leute nicht aus dem Haus gehen, damit sie nicht stören. Genauso wie das Anzünden der Synagoge, genauso auch das. Denn schließlich haben sie alle Juden aus Benjin auf den Hakoach getrieben. Und sie liefen die ganze Zeit und plötzlich beteten sie. Denn ein Gebet hat Kraft. Sie wurden von deutschen Soldaten und von jüdischen Polizisten geführt, weil es solche ja gab. Und sie haben sie zum Bahnhof getrieben. Mama, Papa und das Brüderchen kamen auf die 1, ich aber zur 1a. Ich ging wie betäubt los. Da saßen auch schon Salek Goldzweig, Linka Gold, Niania Potocka. Am seltsamsten war, dass wir überhaupt nicht weinten. Absolut nicht. Wir haben nicht eine einzige Träne vergossen. Danach habe ich so viel Leid gesehen. Das kann ein Federhalter überhaupt nicht beschreiben. Kleine Kinder lagen im regennassen Gras. Das Gewitter tobte über uns. Die Polizisten schlugen so furchtbar zu und schossen. Ich saß dort bis 1 Uhr nachts. Dann lief ich davon. Mein Herz schlug wie ein Hammer. Ich sprang aus dem ersten Stock eines kleinen Anbaus. Mir war nichts passiert. Nur die Lippen hatte ich mir blutig gebissen. Ich war komplett demoliert. Als ich dann schon auf der Straße war, lief ich irgendeinem Uniformierten in die Arme. Ich spürte, dass ich das nicht durchstehen würde. Mir ging alles Mögliche durch den Kopf. Ich war mir sicher, dass er auf mich einschlagen würde. Inzwischen wurde aber klar, dass er betrunken ist, denn er übersah den Judenstern und ließ mich gehen. Den Weg, für den man normalerweise eine halbe Stunde braucht, legte ich in 10 Minuten zurück. Zu Hause waren alle da, außer Oma. Sie hat Papa erst am nächsten Tag geholt. Das war schon alles von diesem Tag. Ich habe ja das Wichtigste vergessen. Ich habe selbst gesehen, wie ein Soldat einer Mutter ihr wenige Monate altes Baby aus den Händen riss und das Köpfchen mit voller Kraft gegen einen Laternenpfahl schlug. Das Gehirn zerspritzte auf dem Holz. Die Mutter bekam einen Anfall. Ich schreibe das, als wäre nichts weiter gewesen. Als hätte ich schon Routine in Sachen Kriegsgräueltaten. Und dabei bin ich noch jung. Ich bin 14. Ich habe in meinem Leben noch nicht viel gesehen und bin schon so gleichgültig. Ich verspüre nur neuerdings immer so eine schreckliche Angst, wenn ich irgendeine Uniform sehe. Dann ducke ich mich wie ein Tier, das auf den Tod wartet. Die Menschen, die den Krieg überlebt haben, sie haben nicht darüber gesprochen. Sie kamen hierher, haben versucht, ihr Leben wieder aufzubauen. Einige haben geheiratet und sie haben nichts erzählt. Die Kinder, die hier geboren wurden, wurden in sehr kleine Familien geboren. Normalerweise Vater, Mutter, Kind. Mutter, Vater, zwei Kinder und mehr nicht. Sie hatten keine Großeltern mehr, keine Tanten, keine Onkel, niemand. Und sie wussten nichts über die Vergangenheit. Denn ihre Eltern sagten nichts. Mir ging es auch so. Ich hatte immer das Gefühl, ich weiß nichts über meine Wurzeln. Bei dem Gedanken an das, was auf Hakoa geschehen ist, kann man wahnsinnig werden, wenn man sich das alles wieder in Erinnerung ruft. Jetzt Nachrichten aus der Region. Am Nachmittag war Janek bei mir. Wir mussten in der Küche sitzen. Ich reizte ihn, indem ich ihm sagte, ich hätte all meine Fotos an andere weggegeben. Er war schrecklich böse auf mich. Wir haben Spaß gemacht. Wir sprachen über Nizza und die Clique. Mitten im Gespräch fuhr er plötzlich damit heraus, dass es ihm sehr gefallen würde, mich einmal zu küssen. Ich sagte, mag sein, und rede weiter. Er war ein wenig verwirrt. Auf der Treppe frage ich ihn, ob Küssen wirklich eine so angenehme Sache sei. Da fing er an zu lachen. Er lacht sehr schön, das muss ich ihm lassen. Und er sagt, er sei gespannt darauf. Ist ja möglich, aber ich lasse mich nicht küssen. Ich habe Angst, dass ich damit etwas Schönes, Strahlendes zerstöre. Ich habe Angst, einmal bitter enttäuscht zu sein. Es gab ein Phänomen nach dem Krieg in Israel, dass die Leute nichts mit dem Holocaust zu tun haben wollten. Man sollte Israeli sein, hier geboren, Hebräisch sprechen, kein Jiddisch, Polnisch oder Deutsch, nur Hebräisch. Sie haben sich geschämt dafür, zu dieser Generation des Holocaust zu gehören. Es hat 20, 30 Jahre gedauert zu verstehen, dass wir nicht schuld sind an dem, was uns passiert ist. Und bis die Überlebenden des Holocaust wieder anfangen konnten, darüber zu sprechen. Bis sie stolz darauf sein konnten, dass sie überlebt hatten, anstatt sich schuldig zu fühlen. Februar 1943, Montag. Ich habe schon lange nicht mehr geschrieben, weil es auch nichts gab, worüber ich hätte schreiben sollen. Vielleicht, dass sich die Deutschen an die Ostfront zurückziehen, was anscheinend das Ende des Krieges nähern lässt. Ich fürchte nur, dass es mit uns Juden noch vorher ein Ende nimmt. Sie haben Krasnodar, Stalingrad, Noworossijsk verlassen und ziehen sich gerade aus Charkow zurück. Na, ich bin vielleicht schlau. Da habe ich schon so viel über den Krieg geschrieben und über mich noch gar nichts. Janek war seit Mittwoch nicht mehr da. Ich muss zugeben, dass ich mich ein bisschen nach ihm sehne. Das heißt nicht nach ihm, nur nach seiner Stirn. Er hat eine schöne, weiße Stirn. Wenn er heute nicht kommt, werde ich wohl vor dem Variat auf ihn warten. Und noch etwas. Ich habe die Absicht, mich von Janek küssen zu lassen. Letztlich wird irgendwann einer der Erste sein, der mich küsst. Möge das Janek sein. Ich mag ihn schließlich. Als ich anfing, Rutgers Tagebuch zu lesen, habe ich plötzlich eine Schwester entdeckt und durch sie eine ganze Kultur. Ich habe verstanden, dass sie ein Kind war, wie ich. Es war in gewisser Weise sehr schön für mich, sehr schwer, aber trotzdem gut. Denn viele fehlende Teile und Lücken eines großen Puzzles fügten sich zu einem Gesamtbild zusammen. Wie ich weiß, gehen viele Leute der zweiten Generation heute zurück nach Polen oder Deutschland oder in andere Teile Europas, um die fehlenden Wurzeln, die Kultur ihrer Familien zu finden. Dieses Tagebuch hat in dieser Hinsicht viel für mich geleistet. 20. Februar 1943. Mir scheint, dass ich heute schon zum letzten Mal schreibe. In der Stadt ist eine Razzia-Aktion. Ich darf nicht nach draußen und drehe zu Hause durch. Ich wollte morgens zu Jumek gehen, um ihn vor der bevorstehenden Aktion zu warnen. Hoffen wir, dass sie ihn nicht gefasst haben. Seit einigen Tagen liegt hier etwas in der Luft. In Chrzanów war gestern die Aussiedlungskommission. Sie soll auch hier eintreffen. Die Stadt erstarrt in ihrer Erwartung. Und das Abwarten ist das Schlimmste von allen. Nun, ich muss zugeben, dass es gar nicht leicht war, mit der Vergangenheit konfrontiert zu werden. Und mit der Tatsache, dass ich eine Schwester hatte, die dieses Tagebuch geschrieben hat. Ich bin als israelisches Mädchen aufgewachsen. Ich wusste, dass meine Eltern unter dem Holocaust gelitten haben. Ich wusste in einem späteren Alter, als ich 14 war, dass mein Vater zwei Kinder hatte. Aber er hat nicht über sie gesprochen. Ich wurde als Sabra erzogen. So nennen wir in Israel jemanden, der hier geboren wurde. Der Holocaust war etwas, was passiert ist. Aber er war nicht Teil meines Lebens. Das heißt jetzt, in diesem Moment, warten auf Auschwitz oder das Arbeitslager. Ich muss jetzt nicht daran denken. In manchen Begebenheiten habe ich einen Filter. Ein kleines Beispiel. Ich überlebte den Todesmarsch von Auschwitz-Blechhammer nach Großrosen. In Großrosen wurden wir dann nach ein paar Tagen in offene Waggons verfrachtet und Richtung Weimar, Buchenwald, geschickt. Die Reise dauerte bestimmt eine Woche. Ich kann mich nicht an eine Sekunde dieser Reise erinnern. Es ist ein totaler Block. Ausgelöscht aus dem Gedächtnis. Ich kann mich nur erinnern, als wir in Weimar auf dem Bahnhof ankamen, da gab es einen Fliegeralarm. Der Bahnhof wurde bombardiert, wir aus den Waggons geflüchtet, die SS auch. Und dann wurde ich wieder eingefangen und dann nach Buchenwald. Aber das war das Einzige, was davor war, die ganze Woche. Nichts. 24. Februar 1943. In der Stadt hat sich die Lage vorübergehend entspannt. Wer weiß, was noch kommt. Man spricht von einem allgemeinen Arbeitsdienst für 16 bis 50 Jahre alte Frauen und Männer. Sie machen wieder Jagd auf Kommunisten. Mit Mama wird es immer komplizierter. Gestern sah sie mich mit Jumek, Mietek und Mitzka. Mama gab sich Mühe, dass ich sie ins Vertrauen ziehe. Sie kann nicht verstehen, wie schwierig es ist, sein Herz einer älteren Person gegenüber auszuschütten. Vielleicht könnte ich mich ihr anvertrauen, aber nicht in allen Dingen. Ich habe im Tagebuch nach irgendwelchen Hinweisen über meinen Vater geschaut. Sehr genau. Aber Rutger schreibt sehr wenig über die Eltern. Sie ist ein Teenager. Teenager kümmern sich nicht besonders um ihre Eltern. Sie sind sehr auf sich konzentriert. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis war. Aber ich glaube, es war ganz normal für dieses Alter. Es war ein einfaches Mädchen, das um die tragischen Momente wusste. Aber sie lebte ihre Jugend. Denn die Sympathien, die sie hatte, wie bei diesem Jungen, wenn sie sich trafen, sie sagte, Sie würde ihn so gern küssen. Nun, solche Dinge. Normale Mädchenangelegenheiten. Und sofort sagte sie, was ist dort an der Front? Was wird aus uns werden? Eben, das ist es, dass dieses Kind wusste, was kommen wird. 1. März 1943. Und wieder habe ich eine lange Pause gemacht. Die Tage über haben wir es geschafft, unsere Wohnung auf ein Zimmer zu reduzieren. Es ist schrecklich eng. Zu Hause ist es so langweilig. Es ist langweilig und ausgehen kann man auch nirgendwohin. In der Modrzejowska-Straße wohnt kein einziger Jude mehr. Wir wissen, dass sie nach dem Benjina-Ghetto, das Rutger in ihrem Tagebuch beschreibt, alle nach Auschwitz gekommen sind. Und dass mein Vater als einziger überlebt hat. Er hat überlebt und er war in Auschwitz. Der einzige Grund dafür war, durch den Einfluss eines Neffen wurde er in ein anderes Lager überführt, nach Sachsenhausen in Deutschland, in der Nähe von Berlin. Die Bedingungen waren dort besser, denn sie arbeiteten an der Herstellung von Falschgeld. So hat er den Krieg überlebt. Nach dem Krieg hat er 2 Jahre gebraucht, um nach Israel zu kommen, durch Italien, durch ganz Europa. Als er an die israelische Küste kam, haben die Briten das Boot abgefangen und ihn nach Zypern geschickt. Und dort hat er meine Mutter kennengelernt. Sie wurden Freunde und kamen beide nach Israel, haben 47 geheiratet. Ich und meine Mutter, wir waren sowas wie sein drittes Leben. Ich finde, mein Vater repräsentiert den israelisch-jüdischen Menschen des 20. Jahrhunderts. Die ganze Geschichte, dass es ihm passiert. Stawaliśmy dzisiaj na komisji. Będę pracowała w Sammlungswerkstatt des Londoner Beauftragten. To najpewniejsza firma. Na sobotę mam zamiar zaprosić Jumka, Janka i Mickę. Będziemy siedzieć w małym pokoju. Wir sind heute vor der Kommission erschienen. Ich werde bei der Sammlungswerkstatt des Londoner Beauftragten arbeiten. Das ist die sicherste Firma. Für Sonnabend habe ich mir vorgenommen, Jumek, Janek und Mickę einzuladen. Wir werden in dem kleinen Zimmer sitzen. Benjin wurde sofort im Oktober 1939 ins Deutsche Reich eingegliedert. Und dieses Gebiet, was früher nicht deutsch war, war bis 19, hieß nun Ostoberschlesien. Und dort etablierte sich sofort eine Dienststelle mit einem sehr langen Namen, das war Sonderbeauftragte des Reichsführers SS und Chef der deutschen Polizei für fremdvölkischen Arbeitseinsatz in Ostoberschlesien, Sitz Sosnowitz. Das war Polizeigeneral Albrecht Schmelt. Und in Windeseile wurden in ganz Schlesien Arbeitslager eingerichtet, vielleicht 100. Und man konnte dem nur entgehen, wenn man in einem Betrieb beschäftigt war in Benjin, der für die Wehrmacht gearbeitet, für die Kriegswirtschaft gearbeitet hat. März 1943. Ich verstehe nicht, warum ich mein Herz nicht einmal auf Papier ausschütten kann. Es ist sehr schwer, sich selbst zu analysieren. Ich rede mir ein, dass ich für Janek nicht schwärme. Doch inzwischen sehne ich mich nach ihm und manchmal leide ich darunter, dass ich ihn nicht sehe und seine Stimme nicht höre. Manchmal bedauere ich, dass ich ihm gegenüber so reserviert war. Ich habe mich über ihn lustig gemacht, sodass er sich manchmal die Lippen blutig biss. Und es verging, was gestern war, was gestern war. Allein blieb ich gestern Abend auf dem Feld. Die Sorgen flogen in die Weite davon. Wann ist es gewesen? Gestern? Sein Mund hat mich geküsst. Ich möchte mir am liebsten Flügel aufsetzen und weit wegfliegen, hören, wie der Sturm heult und mir übers Gesicht fegt, seinen Hauch spüren, dorthin fliegen, wo es kein Ghetto gibt, keine Arbeitsschuppen, keine Heuchler. 8. März 1943 roku. 8. März 1943. Heute kommen wahrscheinlich Nica, Jomek und Janek zu mir. Verdammt, schon wieder dieser Janek. Ich hatte beschlossen, nicht mehr an ihn zu denken, doch der Gedanke an ihn holt mich immer wieder ein. Sollte ich denn wirklich so sehr in ihn verknallt sein? Ich weiß nicht, ist das die sogenannte Liebe? Ja, Janek, ich habe dich lieb gewonnen. Doch da ist ein unverzeihlicher Fehler. Ich habe dich lieb gewonnen, als du fortgegangen warst. Ich glaube, dass auch du mich lieb hast. Du warst nur zu stolz, um zurückzukommen. Das sieht man an dem, was Jumek erzählt hat. Als du bei Lolek warst, bist du plötzlich aufgestanden, hast deinen Mantel übergezogen und gesagt, ich gehe zu Rutger. Darauf hat Jumek gesagt, beeil dich nicht so. Rutger hat gesagt, dass ihr deine Besuche nicht so angenehm sind. Angeblich bist du blass geworden und hast den ganzen Abend schwermütig da gesessen. Janek, du kleiner Dumajan, du wirst schon noch zu mir zurückkommen. Rutger. Wenn man das liest, könnte man denken, es sei ernst gemeint. Ich kann auch sentimental schreiben. 9. März 1943 roku. 9. März 1943. Nächsten Monat werde ich wahrscheinlich schon arbeiten. Ich mir doch wünsche, dass der Krieg schon zu Ende wäre. 17. März 1943. Mittwoch. Wieder nichts Besonderes. Innerhalb der nächsten 3 Monate sollen wir nach Kamionka ausziehen. 20. März 1943. Heute wurde ich zur Arbeit eingeteilt. Am Montag muss ich schon um 6.30 Uhr in der Fabrik sein. Mist. 6.30 Uhr ist furchtbar früh. Wenn wenigstens Sommer wäre, dann ginge das noch. Mittlerweile darf man sich fast nur noch in Gichow frei bewegen. Langweilig. Auf 2 Straßen treiben sich hunderte Mädchen und Jungen herum. 5. April 1943. Nun also arbeite ich schon. Die Tage verlaufen so eintönig und grau. Ich könnte die ganze Zeit überschlafen. Jumek kam sie weggeholt. Mirtek war bei ihm und hat mir Grüße von ihm ausgerichtet. Es tut mir leid um ihn. Er war ein feiner Junge. Ich will jetzt nicht mehr schreiben. 24. April 1943. Es ist schon Sommer. Es fällt mir schwer, in der Fabrik zu sein. Die Sonne scheint so schön. Draußen blühen der Apfelbaum und der Flieder und du musst in diesem stickigen, übel riechenden Raum sitzen und nähen. So ein Mist. Die Stadt ist schon leer. Fast alle wohnen in Kamionka. Wir werden wohl auch noch in dieser Woche umziehen. Wir haben uns damals im Frühling getroffen. Und im Herbst hat man sie in das Hauptghetto übersiedelt. Und dort war kein Hineinkommen mehr. Aber am 1. August 1943, als das Ghetto liquidiert wurde, wurde die Fabrik, die Arbeiter wurden alle nach Auschwitz geschickt und die Fabrik wurde geschlossen. Keine Arbeiter mehr. Für mich ist das Beweis, dass für Hitler um diese Zeit herum, 1943, die Juden zu vernichten, zu ermorden, war wichtiger als den Krieg zu gewinnen. Das zeigte sich an diesem Beispiel. In München arbeiteten ungefähr 15.000 oder bis 20.000 Menschen in diesen Fabriken. Und die wurden nun geschlossen. Ersatzlos. Also haben wir den Beweis, dass das so war. Sie weiß, dass das Ende für sie und für die Familie schrecklich sein wird. Man kann wirklich die Anspannung fühlen, auch von der Handschrift her und von der Art, wie sie schreibt. Und soweit ich weiß, wurden alle vier nach Auschwitz deportiert. Die Mutter und die beiden Kinder wurden direkt in die Gaskammern geschickt und mein Vater musste ins Arbeitslager. Und dann kam das Jahr 1943 und da hat sich alles sehr verschärft. Bis der August kam, 1. August 1943, da stellten starke Kräfte, Hunderte, fast 1000 SS-Leute und Wehrmacht und so weiter, Polizei, das ganze Gebiet. Und die Juden wurden dann auf einen Platz in die Waggons getrieben. Ich bin sicher, mein Vater wollte mich beschützen. Ich habe mich die ganze Zeit daran erinnert, als ich anfing, mich auf Rutgers Spuren mit der Vergangenheit zu beschäftigen, dass ich mich nicht zu sehr davon ergreifen lassen sollte, nicht zu tief graben sollte. Deshalb habe ich nicht plötzlich mit allem aufgehört, was ich bis dahin gemacht habe. Ich habe mein Leben weitergelebt, meine Arbeit fortgesetzt. Ich wollte weiterhin den Verpflichtungen gegenüber meiner Familie, meinen Kindern und auch mir selbst gegenüber nachkommen. Man muss ausgeglichen sein. So haben mein Vater und meine Mutter mich erzogen, eine normale Person mit einer Zukunft zu sein. Der Name meiner Tochter ist Ruth. Ruthi. Und ich habe sie nach Rutka benannt. Zima w getcie. Nagle krzyk. To drogowy pchnął zgrzybiałego staruszka. Ów przewrócił się i uderzył głową o wystający kamień. Biały śnieg nasiąkł purpurem krwi. Rutkas Tagebuch von Steffen Moratz. Nach den Aufzeichnungen der Rutka Laskier. Übersetzung aus dem Polnischen von Andreas Speth. Mit Dorota Kuchjak als Rutka Laskier. Im Originalton hörten Sie Zahava Laskier-Scherz, Stanislava Sapinska und Arno Lustiger. Sprecherinnen Nina Huger und Jutta Hoffmann. Schnitt Christian Grund. Ton Holger Klimchen. Regieassistenz Corinna Waldbauer, Regie Gottfried von Einem. Das Projekt wurde von der Robert-Bosch-Stiftung im Rahmen des Programms Grenzgänger gefördert. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2010. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.